Es geht links, rechts, Uppercut, gerade und Knockout. Wenn dir mein Arm mit dem Pfahl auf den Kopf haut, alle freuen sich, Satan und Gott auch. Denn dieser Junge ist endlich mal aus dem Block raus. Ich mach das durch der Kragen platt. Alles ist kaputt, das hat Spaß gemacht. Ich lass den Affen raus im Club und dann wart's ab. Morgen steht es groß gedruckt in deinem Tagesblatt. Ich bin das Top-Thema, euch geht die Tinte aus. Doch wenn ihr schreit, kommt es mir vor, als käme es hinten raus. Denkt nicht, ihr seid Jesus, ihr Punker. Macht es wie die Hunde geht und pisst die Wand an. Keine Sorge, jeder kriegt, was er verdient. Von Sido und Toni und Agro Berlin. Sido, Damager. Auf die Wange, dann bist du infiziert wie 150.000 andere. Kämpf dich dagegen an, weil man uns nicht umgehen kann. Auch wenn du's nicht hören willst, hörst du's laut von nebenan. Ihr hört uns aufdrehen. Ich zerstör dein Aussehen. Heute bekommt jeder das, was er verdient. Von Sido, Toni,